Erster Gott gibt den Priestern jetzt eine wichtige Regel. Zweiter hört auf mich und ehrt meinen Namen. Sonst schicke ich Unglück. Ich mache eure guten Dinge schlecht. Dritter, ich werde euch bestrafen. Ich werfe Schmutz in eure Gesichter. Ihr werdet dann weggeschickt. Vierter, dann werdet ihr es wissen. Ich habe diese Regel gegeben. Mein Bund mit Levi soll bleiben. Fünfter, mein Bund mit ihm gab Leben und Frieden. Er hatte großen Respekt vor mir. Sechster, er hat immer die Wahrheit gesagt. Er hat nichts Falsches getan. Er hat vielen Menschen geholfen. Siebter, ein Priester soll die Wahrheit lehren. Er ist ein Bote von Gott. Die Menschen hören auf ihn. Achter, aber ihr seid den falschen Weg gegangen. Ihr habt anderen Menschen geschadet. Ihr habt den Bund gebrochen. Neunter, jetzt finden alle Menschen euch schlecht. Ihr seid nicht gerecht zu den Leuten. Ihr folgt mir nicht. Zehnter, haben wir nicht alle einen Vater? Hat Gott uns nicht alle gemacht? Warum sind wir böse zueinander? Elfter, das Volk war nicht treu. Sie haben böse Dinge getan. Sie haben Frauen mit fremden Göttern geheiratet. Zwölfter, Gott soll diese Menschen bestrafen. Er soll sie aus dem Volk werfen. Sie gehören nicht mehr dazu. Dreizehnter, ihr weint viel am Altar von Gott. Aber Gott nimmt eure Geschenke nicht an. Er freut sich nicht. Vierzehnter, ihr fragt, warum? Weil ihr eure Frauen verlassen habt. Gott hat euer Versprechen gesehen. Fünfzehnter, Gott hat uns das Leben gegeben. Er möchte gute Kinder. Seid treu zu euren Frauen. Sechzehnter, Gott sagt, ich hasse Trennung. Ich hasse böse Taten. Passt auf und bleibt treu. Siebzehnter, ihr macht Gott mit euren Worten müde. Ihr sagt, Gott liebt böse Menschen. Ihr fragt, wo ist Gott?